HR Info. Wissenswert. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Was haben der Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg und Martin Luther King miteinander zu tun? Was Duke Ellington, Elvis Presley und Janis Joplin? Klaus Walter schlägt jetzt eine Brücke von der Swing-Jugend in der Nazi-Zeit zum Sound der Befreiung nach dem Krieg 1945 bis hin zur Feier der Freiheit in der Tanzmusik des 21. Jahrhunderts. Mein Name ist Heike Liesmann. Aus mehr als 70 Jahren Popgeschichte zu erzählen, heißt auch zu erzählen von einem Land, das uns seine Soldaten als Befreier schickte. Und davon, dass es in den USA nicht nur Freiheit und ungeahnte Möglichkeiten gibt, sondern auch neue Sklaven, die in den Gefängnissen von heute sitzen. Klaus Walters Popstories über Befreiung und Freiheit in der Musik seit 1945. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin. Mal eben nach Ost-Berlin. Mit seinem Sonderzug nach Pankow bringt Udo Lindenberg 1983 ein bisschen Bewegung in die festgefahrenen Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten. Aber was hat der Sonderzug nach Pankow mit dem Sound der Befreiung von 1945 zu tun? Ein Jazzfan aus dem Hessischen erinnert sich. Nach dem Krieg war ja dann Glenn Miller, war ja ganz groß. Und da habe mir als ganz junge Leute hatte natürlich ganz andere Texte auf all die Lieder immer gehabt. Sag mal, Bub, ist das der Fahrradweg nach Griesheim? Und so haben wir auf die amerikanische Schlager dann so ganz eigene Texte gemacht. Aus Chattanooga Choo Choo, dem Swing Evergreen von Glenn Miller, wird der Fahrradweg nach Griesheim. Die Deutschen eignen sich den Jazz auf ihre Weise wieder an. Einige hatten das verbotenerweise auch vor 1945 getan. Der Jazz und insbesondere der Swing hatte in der Nazi-Zeit politische Sprengkraft. Wer Jazz hörte, der gehörte zu einer Geheimgesellschaft der Außenseiter. Wir hatten so eine Erkennungsmelodie, das hieß Harlem. Das war so ein da, da, da, da, da, da, da. Wenn einer gedacht hat, das könnte ein Jazz sein, hat er da, da, da, da, da, da, da gepfiffen. Und dann hat der andere das erwidert, da wusste man, aha, wir gehören zusammen. Horst Lippmann, er wird nach dem Krieg gemeinsam mit Fritz Rau die Konzertagentur Lippmann und Rau gründen. Der Jazz stiftet ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter denen, die nichts zu tun haben wollen mit der Volksgemeinschaft der Nazis. Der Frankfurter Saxophonist Emil Mangelsdorf erlebte das. Unter den Nazis, der Jazz nicht gelitten war. Es gab diese große, von Goebbels wahrscheinlich initiierte Bewegung gegen sogenannte entartete Kunst. Und so wurde auch der Jazz in gleicher Weise diffamiert als Niggermusik, als Judenmusik. Der junge Emil Mangelsdorf fühlt sich zu dieser Nigger- und Judenmusik hingezogen. Er wird Jazzfan. Kurz vor der Befreiung im Mai 1945 ist sein 20. Geburtstag. 70 Jahre später wird Emil Mangelsdorf gefeiert. Hans-Jürgen Linke schreibt zum 90. Geburtstag am 11. April 2015 über die Jazzlegende in der Frankfurter Rundschau. Emil Mangelsdorf gehörte als Teenager zu einem Zirkel von jungen Leuten, die sich in einem vielfach geprägten Dissens zum Nazistaat wussten und die man heute unter dem Oberbegriff Swing-Jugend zusammenfasst. Sie organisierten sich in Clubs, hörten Jazzplatten und nicht unbedingt nur heimlich zu Hause. Einige begannen Jazz zu spielen und alle zeigten sich gegenüber den Vereinnahmungsversuchen der Hitlerjugend renitent. Die Menschen haben damals, als sie schon ideologisch eingeschwenkt waren auf die Nazis, auf Hitler, haben sie natürlich auch geglaubt, dass das eine Art fremde Musik ist, dass das etwas ist, was sie eigentlich lieber nicht hören sollten. Und offenbar kam uns Deutschen mit dem ausgeprägten Ordnungssinn vielleicht diese Musik zu unordentlich vor oder was, ich weiß es nicht, oder auch zu wild und so weiter. Das sind ja alles Begriffe, mit denen die Musik auch damals besonders belegt wurde. Das Freiheitsversprechen des Jazz passt den Nationalsozialisten nicht. Jazz wird verboten. Jazzfans wie der junge Emil Mangelsdorf stehen quer zur Ordnung in Nazi-Deutschland. Wir waren keine Widerstandskämpfer, aber wir haben widerstanden und haben uns nicht unterbuttern lassen, haben nicht aus reiner Opportunität Dinge gemacht, die wir nicht machen wollten, sondern wir haben uns einfach dem HJ-Dienst meistens entzogen Und das gefiel natürlich denen nicht. Ohne sich ausdrücklich politisch zu engagieren, widerstehen die Jazzfans um Emil Mangelsdorf. Der Jazzchronist Hans-Jürgen Linke. Der nationalsozialistische Staat duldete diese kulturelle Opposition nicht. Der Jugendbeauftragte der Gestapo in Frankfurt, Heinz Baldauf, ging brutal gegen die jungen Leute vor. Emil Mangelsdorf wurde mehrfach bei der Gestapo vorgeladen, einmal für fast 3 Wochen interniert und dann an die Ostfront geschickt. So prägte der Jazz sehr früh auch politisch seinen Lebensweg. Dass die Nazis diese Musik ablehnten und dass sie darum für ihn ein Freiheitsversprechen beinhaltete, hat er nie vergessen. In seiner Würdigung zum 90. Geburtstag von Emil Mangelsdorf betont Hans-Jürgen Linke: Der Jazz ist für Emil Mangelsdorf untrennbar verbunden mit der Idee von Freiheit und Gleichheit aller Menschen. Dass seine Ursprünge in der afroamerikanischen Subkultur der nordamerikanischen Sklavenhaltergesellschaft liegen, bedeutet für ihn zwangsläufig, dass diese Musik keinerlei Diskriminierung dulden kann. Auch der britische Pophistoriker John Savage hat sich mit der Bedeutung des Jazz im Nationalsozialismus beschäftigt, insbesondere mit der sogenannten Swing-Jugend in Deutschland. In Hamburg gab es 1942 eine Reihe von Jazzkonzerten, die von der Gestapo gesprengt wurden. Die Nazi-Autoritäten hatten einen Horror vor dem Swing. Sie fürchteten die hemmungslose Sexualität bei den Tänzen und Konzerten. Und das trug zur weiteren Politisierung der Swing-Jugend bei. Es wurde immer schlimmer. Sie wurden verhaftet und verprügelt. Und am Ende wurden Jugendliche und ihre Eltern in Konzentrationslager geschleppt oder an die Ostfront geschickt. Thorsten Müller, einer der Aktivisten der Hamburger Swing Kids, wurde verhaftet, weil die Swing-Jugend sich mit der Widerstandsgruppe Weiße Rose verbündet hatte. Im Verhör wurde er nach Jazz gefragt und der Gestapo-Mann sagte wörtlich: Alles, was mit Duke Ellington beginnt, endet mit einem Angriff auf das Leben des Führers. Jazz Music. And the interrogator says, anything that starts with Duke Ellington ends with an attack on the Führer's life. Das Leben des Führers endet mit seiner Selbsttötung und die Befreiung, die ja von vielen Deutschen eher als Untergang empfunden wird, beginnt mit Neuaufbau und Entnazifizierung. Auch dabei spielt die Musik eine bedeutende Rolle. Im Zuge der Re-Education durch die Alliierten setzen vor allem die Amerikaner auf die Errungenschaften ihrer Popkultur. Mit Jazz und Swing soll den kriegsgestellten deutschen Körpern der Marschrhythmus abtrainiert werden. Sie sollen befreit werden von ihrem inneren Zwang zum Strammstehen. Soweit die Theorie. In der Praxis läuft die musikalische Entnazifizierung nicht ganz so reibungslos, wie sich Horst Lippmann erinnert, Jazzfan und nach dem Krieg erfolgreicher Konzertunternehmer. Ich habe mir natürlich vorgestellt, wenn jetzt die Amerikaner kommen, gut, Rassengleichheit, Freiheit, Schwarze, Juden, Weiße, alles gleich und alle vereint im Jazz, unglaublich toll. Und dann kamen die und dann habe ich auf einmal festgestellt, dass das also mit der Gleichheit und der Freiheit gar nicht so toll ist, dass da halt auch Grenzen waren zwischen Schwarz und Weiß und dass bei diesen Amerikanern eigentlich ungeheuerliche Querköpfe waren. Die hätten also gut auch nach Deutschland gepasst. Für die war das halt auch Negermusik und so weiter und die wollten mit dem Kram nicht unbedingt viel zu tun haben. Als Negermusik gilt vielen auch der Rock'n'Roll von Elvis Presley, obwohl der ja nun ein Weißer ist. 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs befreit der Rock'n'Roll die Körper. Die Musik von Chuck Berry, Little Richard und Elvis ist der radikale Gegenentwurf zum deutschen Nachkriegsschlager mit seinen verlogenen Bildern einer heilen Welt. Und der Rock'n'Roll ist ein Anschlag auf die soldatisch geprägte Männlichkeit, die den Faschismus erst ermöglicht hat. Apropos Soldat. Während Elvis Presley in der Wetterau seinen Wehrdienst für ein Land leistet, das Deutschland befreit hat, wird daheim in Amerika der Jazz befreit aus seinem Korsett. Als Ornette Coleman das Album Free Jazz herausbringt, da wird das von vielen Künstlern als Akt der Befreiung aufgenommen. Einerseits steckt darin die praktizierte Aufforderung, den Jazz aus Konventionen und Sackgassen zu befreien, Free Jazz. Andererseits die Geburt eines neuen Genres, Free Jazz. Genau genommen heißt das Album von Ornette Coleman Free Jazz, a Collective Improvisation. Ist also bereits mehr Zustandsbeschreibung als Aufruf. New York 1968. Albert Ayler, einer der Pioniere des freien Jazz, spielt die LP New Grass ein. Mit elektrischer Bassgitarre und einem Rockschlagzeuger. Sein Name ist Bernard Purdy. Musik ist die heilende Kraft des Universums. Das behauptet einer der Songtitel aus diesem Album von Albert Ayler. Albert Aylers Titel Music is the Healing Force of the Universe kann als transparent über diesen Jahren stehen, schreibt der Kulturwissenschaftler Klaus Teweleit und kommt zurück auf die Freiheit. Free at Last heißt das programmatische Stück von New Grass. Jazz und Rock übertreffen sich gegenseitig im Entwickeln freier Formen und Free at Last überschneiden sich zunehmend. Ein Jahr später wird Miles Davis auf der Matte stehen mit Bitches Brew, drei E-Pianos, E-Gitarre und E-Bass, inspiriert von der Jimi Hendrix Experience. Free at Last also heißt das programmatische Stück von Albert Aylers Album New Grass, endlich frei. Free at Last ist auch das Schlüsselwort einer der großen Reden des 20. Jahrhunderts. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal. Martin Luther King am 28. August 1963 beim Marsch auf Washington. Vor einer Viertelmillion Demonstranten spricht der Baptistenprediger von seinem Traum, dass es eines Tages ein Ende hat mit der Benachteiligung wegen der Hautfarbe und dass die Menschen eines Tages frei sein werden, so wie es prophezeit wird, in einem alten schwarzen Spiritual. Free at Last, das Echo von Martin Luther Kings Rede, reicht bis tief ins 21. Jahrhundert, bis in die elektronische Musik der Gegenwart. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe einen Traum, dass ich eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der in der Hitze der Ungerechtigkeit und Unterdrückung verschmachtet, in eine Oase der Gerechtigkeit verwandelt. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Historische Worte, gesprochen von Martin Luther King, dem moralischen Führer unserer Nation. So wird er vorgestellt beim Marsch auf Washington am 28. August 1963 vor 250.000 Menschen am Lincoln Memorial. Keine 5 Jahre später ist der Prophet des gewaltfreien Widerstands tot, Opfer eines Attentats. I Have a Dream im House Sound von Gene Ferris aus Chicago. Black History nennt er seinen Track, schwarze Geschichte. Gerade im elektronischen Club-Sound der 80er und 90er Jahre, in der House Music, wird der Traum des Baptistenpredigers Dr. Martin Luther King immer wieder gesampelt. Kein Wunder, ist doch das Haus der House Music auch so eine Art Kirche. Das Religiöse oder das protoreligiöse Kirchliche ist natürlich, dass immer wenn Musik, laute Musik ins Spiel kommt, wenn Rausch ins Spiel kommt, dann handelt es auch von Überschreitung natürlich. Tobias Rapp, Popkritiker beim Spiegel. Gerade House Music hat ja eine lange Geschichte mit religiösen Untertönen, die vor allem in der schwulen schwarzen Community so eine Tradition haben, die aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung kommt. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. The Speech nennt sich dieses Hausprojekt, die Rede. Auch wegen ihrer Rhythmik eignet sich die Rede so gut für eine musikalische Umsetzung. Martin Luther King selbst war nicht nur ein Mann des Wortes, er hatte was übrig für Musik, so der Jazzkritiker Christian Bröcking. Im Hause King gab es vor allem klassische Musik und Spirituals. Jazz und Blues war nicht gerade die Musik, die zu Kirchenleuten passte. Und doch würdigte Martin Luther King Jr. in einem Vorwort zum Programmheft der ersten Berliner Jazztage 1964 die Bedeutung des Jazz für die Selbstfindung des modernen Menschen. Jazz gab der afroamerikanischen Freiheitsbewegung Kraft. Jazz wurde zum Symbol und Sound komplexer großstädtischer Lebenswelten, schrieb er damals. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. King redet und Max Roach lässt die Trommeln sprechen. Der Schlagzeuger Roach ist einer von vielen Jazzmusikern, die sich in den 60er Jahren der Bürgerrechtsbewegung anschließen und die Martin Luther King in ihrer Musik würdigen. Duke Ellington und Herbie Hancock sind zwei von vielen. Nina Simone besingt King nach seiner Ermordung. Warum? Der König der Liebe ist tot. Of course, this whole program is dedicated to the memory of Dr. Martin Luther King. You know that, anyway. Why the King of Love is dead. Once upon this planet Earth lived a man of humble birth, preaching love and freedom for his fellow men. He was dreaming of the day peace would come to earth to stay, and he spread this message all across the land. Warum nur, fragt Nina Simone, der König der Liebe ist tot, the King of Love is dead. Wie kaum eine andere Musikerin verkörpert Nina Simone einen unbedingten Freiheitsdrang. I wish I knew how it would feel to be free. Ich wünschte, ich wüsste, wie es wäre, frei zu sein. Ich wünschte, ich könnte all die Ketten sprengen, die mich fesseln. I wish I knew how it would feel to be free. Einer der berühmtesten Songs der Nina Simone, ein Leitmotiv ihres Lebens. Als Eunice Kathleen Wayman wird Nina Simone 1933 in North Carolina geboren. Sie ist das 6. von 8 Kindern einer ungewöhnlichen Familie. Der Vater ist Handwerker, die Mutter Methodistenpredigerin. 1933, früh genug, um von den eigenen Großeltern zu erfahren, was es bedeutet, Sklave zu sein. Mit 4 Jahren fängt Eunice, die spätere Nina, an, Klavier zu spielen. Es bleibt ihr Instrument. Sie studiert es. Ein Abschluss an der Musikhochschule von Philadelphia wird ihr verweigert, angeblich aus rassistischen Gründen. In einem denkwürdigen Interview wird Nina Simone 1970 gefragt, was bedeutet ihnen Freiheit? No fear. I mean really, no fear. keine Angst zu haben. Frei sein bedeutet, keine Angst zu haben. Ausgerechnet Nina Simone. Wenn es denn je eine schwarze Frau im Musikgeschäft gab, die keine Angst hatte, wenn es je eine schwarze Frau im Musikgeschäft gab, die frei war, dann doch wohl Nina Simone. Zu Zeiten, als Afroamerikanerinnen im Musikgeschäft nicht mehr sind als eine schöne Stimme und ein möglichst verfügbarer Körper, verschafft sich Simone Respekt. Als Sängerin, Autorin, sogar als Bandleaderin ein Unding in den 60er und 70er Jahren. Nina Simone war eine politische Künstlerin. Die Kritikerin Sonja Eismann erinnert daran, wie Nina Simone ihren großen Protestsong Mississippi Goddamn 1964 in der Carnegie Hall vor einem vermutlich eher weißen und eher schockierten Publikum gesungen hat, wo sie sich eben ganz klar für die Black Power Bewegung positioniert hat und die fortwährenden Lynchings und Ermordungen von Black Rights Aktivisten angeprangert hat. But Dr. King's murder has left me so numb. I don't know where I'm at. Die Ermordung von Dr. King hat mich erstarren lassen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Es ist der 7. April 1968, ein Konzert in New York. Drei Tage zuvor wird Martin Luther King ermordet. Mit dem Idol der Bürgerrechtsbewegung ist Nina Simone gut befreundet. Ihre Trauer und ihre Wut über den gewaltsamen Tod von King legt sie in den Song Mississippi Goddamn. Gottverdammtes Mississippi. Vor ein paar Jahren wurden vier junge Mädchen in Alabama getötet. Es geht um einen Bombenanschlag auf eine schwarze Kirche in Birmingham 1963. Mississippi Goddamn ist Nina Simones Abrechnung mit der Rassentrennung und dem Rassismus in den USA. Mississippi Goddamn became an anthem for the civil rights movement. Mississippi Goddamn wurde zu einer Hymne der Bürgerrechtsbewegung. Sagt Nina Simones Tochter. Sie trägt den schönen Namen Simone Simone. Fünfzig Jahre nach I Have a Dream sind die Idole des schwarzen Amerika Rapper wie Jay-Z und Kanye West. Mit dem Song New Slaves hat Kanye West eine Debatte über das amerikanische Gefängnissystem ausgelöst. Heute sitzen mehr Afroamerikaner im Gefängnis, als es Mitte des 19. Jahrhunderts Sklaven gab, sagt Kanye West. Zwischen 1970 und 2005 sei die Zahl der Inhaftierten um 700% gewachsen. Davon überdurchschnittlich viele Afroamerikaner. Wenn dieser Trend anhält, dann wird einer von drei schwarzen Männern, die heute geboren werden, im Gefängnis landen. Wir müssen hier raus! Das ist die Hölle! Wir leben im Zuchthaus! Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir müssen hier raus! Singt Rio Reiser 1972 mit seiner Band Tonsteine Scherben. Die Sehnsucht nach Freiheit, der Ruf nach Befreiung, der unbedingte Wille rauszukommen aus diesem oder jenem Gefängnis, daraus sind die besten Popsongs entstanden. Freiheit, das ist nur ein anderes Wort dafür, nichts zu verlieren zu haben. Die berühmteste Zeile, die Janis Joplin in ihrem kurzen Leben gesungen hat, sie stammt von einem Mann. Me and Bobby McGee ist ein Song des Country-Stars Kris Kristofferson. Aber Janis Joplin hat sich den Satz von der Freiheit zu eigen gemacht, so sehr zu eigen gemacht, dass er quasi zum Leitmotiv ihres Lebens wurde. Janis Joplin hat nicht viel ausgelassen in diesem Leben. Sie hat sich Freiheiten genommen, wie es sonst vor allem Männer tun. In puncto Sex, in puncto Alkohol und andere Drogen. Wie Jimi Hendrix ist Janis Joplin im August 1969 einer der Stars des Woodstock Festivals. Wie Jimi Hendrix ist Janis Joplin ein Jahr nach Woodstock ein toter Rockstar mit 27 Jahren. Beide haben für ihre Freiheit bezahlt. Doch, das stimmt schon. Die Sehnsucht nach Freiheit bringt die besten Popsongs hervor. Aber der Preis dafür ist manchmal ziemlich hoch. Good enough for me and my Bobby McGee. Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Seit am 8. Mai 1945 das Ende des Zweiten Weltkriegs erklärt wurde, ist Freiheit in Deutschland wieder mehr als nur ein Wort. Klaus Walter hat mit den Pop-Stories gezeigt, wie Freiheit und Befreiung in der Musik seit 1945 eine Rolle spielen. Diese Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de. Mein Name ist Heike Liesmann.